Wüst ist das Land und die Städte sind tot. Trauergesang halt noch nach in den Häusern der radiergebunden Worten. Dennoch wird man wieder hören Jubelklänge und Gesang in den Städten Judas und auf den Gassen, und wieder wird man singen: Dank dem Herrn Zebaot, danket ihm, denn er ist freundlich, und seine Güte währet ewig, und seine Wahrheit für und für. Stets hat mein Volk sich von mir abgewandt, so musstet ihr in die Hand eurer Feinde gegeben und gebunden werden. Doch ich werde euch befreien und entreißen ihrer Hand. Und ich will euch heilen und euch vergeben all eure Missetaten. Dank dem Herrn Zebaot, danket ihm, denn er ist freundlich, und seine Güte währet ewig, und seine Wahrheit für und für. Neu ist der Bund meines Friedens mit euch, Reihe schaffe ich, und ihr sollt sicher wohnen, so wird mein Volk zur Ruhe finden. Dann muss alle Trauer weichen, Klage weicht im Lobgesang, der hat die Erlösung durch meine Gnade, und ewig wird man singen. Dankt dem Herrn Zebaot, danket ihm, denn er ist freundlich, und seine Güte währet ewig, und seine Wahrheit für und für. Dankt dem Herrn Zebaot, danket ihm, denn er ist freundlich, und seine Güte währet ewig, und seine Wahrheit für uns. Für.